Dies Mysterium der völligen psychologischen Blindheit ist umso überraschender, als ja alle Vergewaltiger der Menschheit sich immer wieder und wieder auf diesem Wege des ansonsten kaum zu Vergewaltigenden zu bemächtigen wussten und es ja in allen anderen biologisch analogen Fällen altvertrautes Phänomen ist, dass ein durch viele Generationen geführter Kampf in Organismen Abwehrorgane gegen den andauernd angreifenden Feind erzeugt. Der Arier aber, und namentlich der Deutsche, hat in der Biologie des Geistes nicht jene Gesetzmäßigkeiten aufzuweisen, die ansonsten im Körperlichen wie im Geistigen völlig parallel zu beobachten sind. Es ist, als wäre ein blinder Fleck in seinem Auge dort, wo das menschliche Antlitz auf seine Netzhaut fällt, so dass er nicht imstande wäre, Gedankliches mit dem menschlichen Angesichte in Verknüpfung zu bringen. So hat der Deutsche denn nichts gelernt im Verlaufe seiner so tragischen Geschichte, die eine ununterbrochene Kette von Täuschungen, Betrügereien, Hinterlistigkeiten und Verrätereien ist, die seine Feinde an ihm begangen haben, ohne dass er je mehr gesehen und im Gedächtnis behalten hätte als die traurige Tatsache seiner Knechtungen, Niederlagen und Zwiespältigkeiten, die in seinem eigenen schlichten Charakter so ganz und gar nicht gelegen waren. Und nun bedenke man, was mit diesem Volke geschehen musste, da das Volk in sein Inneres einzudringen begann, das wie kein zweites sich die Seele des Menschen zu seinem Bearbeitungsfelde erkoren hat. Gewohnt, immer und überall als Händler die Gewohnheiten, Eigenheiten und Schwächen jeden Menschenschlages für sich auszunützen, dies die Gabe des Bewegens, die des Juden Uranlage ausmacht, hat derselbe bei dem Deutschen gar bald erfassen gelernt, welch ungeheure Überlegenheit er über ihn zu gewinnen vermag, und so wurde denn der Allesvergewaltiger gerade dieses seines tiefsten Widersachers am leichtesten und mühelosesten Herr, dank diesen schon stammesverwandten Völkern gegenüber so unheilvollen Defektes. Wir sehen den Weltkrieg, die Revolution, die heutige Demokratie, die noch immer dem unglückseligen Volke nicht als die klare und unzweideutige Vorherrschaft der Geldgewaltigen klar geworden ist, als das mit triumphierender Überlegenheit zu Wege gebrachte Werk derjenigen, die als einzige, nie versagende Kunst das Foppen und Beschwindeln aller Parteien, Stände und Individuen seit jeher betrieben haben. Und während der Deutsche, weil er selber den verachten muss aus tiefster Seele, der betrügt und verrät, niemals an der gleichen Niedertracht bei seinem Nächsten glauben will und kann, hat der Jude ohne Schamgefühl, ja im Gegenteile, unter seinesgleichen den närrischen Idealisten bespöttelnd und sich über ihn weidlich lustig machend, aus dieser Schwäche und Dummheit in jedem Sinne des Wortes Kapital zu schlagen gewusst. So hat es denn allen Anschein, als gehöre die zukünftige Weltherrschaft dem Schlauen und Listigen, trotz oder besser gerade wegen seiner Gemeinheit, Skrupellosigkeit und Niedertracht. Und so scheint denn die furchtbare Zeit unaufhaltsam heranzudringen, von der des Dichters Prophetenwort geweissagt hat: Nicht mehr mit blutigen Waffen wird man kämpfen. Der Trug, die Hinterlist ersetzt das Schwert, das Edle schwindet von der weiten Erde, das Hohe sieht vom Niedern sich verdrängt, und Freiheit wird sich nennen die Gemeinheit, als Gleichheit brüstet sich der dunkle Neid. Aus der Schrift »Feinde im deutschen Lager«. Nicht kann es in diesem der Wirtschaftsreform und dem Verständnisse dessen, was zu einer solchen notwendig ist, gewidmeten Buche unsere Aufgabe sein, wie wir es in der soeben benutzten Schrift wollten, durch Hinweis auf einzelne Judasse das Verständnis des in der Theorie alles, in der Praxis nichts begreifenden Deutschen zu fördern. Was wir meinen, wenn wir vom Judas reden, weiß nun jeder unserer Leser, und so ist wenigstens zu erhoffen, dass die Einsicht in die zur Neugestaltung notwendige Vorbedingung der geeigneten Menschen verallgemeinernd begriffen worden ist. Um aber die geradezu weltgeschichtliche Tragweite dieser Gedanken zu erfassen, wird es wertvoll sein zu erfahren, dass der im obigen abgedruckte Aufsatz des Deutschen Volksblattes in Wien der letzte war, der von mir nach mehr als zweijähriger Mitarbeiterschaft erschien, ja das, da es nicht gut möglich gewesen wäre, den bewährten Mitarbeiter gänzlich auszuschalten, das genannte Blatt daraufhin völlig einging. Man halte diese Zusammenhänge nicht für aus der Luft gegriffene. Das Deutsche Volksblatt wurde von der Christlich-Sozialen Partei subventioniert, um Deutschgesinnte in ihrem Lager festzuhalten. Als diese Aufgabe überflüssig erschien, war es leichtes Spiel für die jüdisch Orientierten dieser Partei, das Blatt durch Entziehung der nötigen Mittel zu vernichten. Wer diese Zusammenhänge ungläubig abweisen wollte, der erfahre zum Ersten, dass der Geheimbund seine Aufsicht über alle Veröffentlichungen des Tages betreibt, zum Zweiten aber, dass nicht weniger als 3 öffentliche Organe dank meiner den Weltbeherrschern so lästigen Mitarbeit dem Tode im Laufe der letzten Jahre geweiht wurden.